Mexican Journey, ein kurzes Orchesterstück von Ernst August Quelle, vorgestellt vom Münchner Rundfunkorchester unter Bert Grund. Und es geht weiter nach Brasilien, Argentinien, nach Deutschland und die Türkei mit den Tänzen der Nationen von Werner Thomas Mifune. Es musiziert das Münchner Cellokquartett. Thank you. Thank you. Tänze der Nationen. Vier Karikaturen von Werner Thomas Mifune, zum Klingen gebracht vom Münchner Cellokquartett, hier auf Bayern 2. Der 1905 in Kassel geborene und bis zu seinem Tod 1981 in Fürstenfeldbruck lebende Komponist Eugen Bodart steuert Variationen über ein Thema von Franz Schubert zum Concerto Bavarese bei, gespielt vom Symphonieorchester Kurt Graunke. Eugen Bodart schrieb diese Variationen über ein Thema von Franz Schubert, sein Opus 30, vorgestellt vom Symphonieorchester Kurt Graunke. Der Münchner Cellist und Komponist Hans-Herbert Winkel lädt uns in die Natur ein mit seinem Divertimento, der Käfer und die Blume. Es musizieren das Artvento Quintet and Friends. Thank you. Käfer und die Blume. Ein Divertimento von Hans-Herbert Winkel in einer Aufnahme mit dem Artvento Quintet and Friends. Und jetzt ein Abstecher in die Malerei mit dem Concerto Bavarese auf Bayern 2. Der Komponist Marc Lothar möchte uns ein paar Spitzweg-Impressionen zeigen, darunter Wäscherinnen am Brunnen, der Blumenfreund und der arme Poet. Wir hören das Bläserquintett der Münchner Philharmoniker. Thank you.

Thank you. Der in Berlin geborene und in München verstorbene Komponist Mark Lothar und seine Spitzweg-Impressionen Opus 82 in Szene gesetzt vom Bläserquintett der Münchner Philharmoniker. Und kammermusikalisch geht's hier im Concerto Bavarese auch weiter mit dem Streichquartett Opus 76 von Hans Mielens, der ab 1956 in Aschau im Chiemgau lebte und 1979 mit der goldenen Verdienstmedaille des Musikbundes von Ober- und Niederbayern ausgezeichnet wurde. Es spielt das Münterquartett. Thank you. Thank you. Quartett für zwei Violinen, Viola und Cello, Opus 76 von Hans Mielens, zum Besten gegeben vom Münter Quartett. 24. Januar 1998. In der Akademie für Tonkunst Darmstadt wird Hans Stadelmeyers Komposition Saxophonia uraufgeführt. Hier eine Aufnahme mit dem Süddeutschen Saxophon-Kammerorchester. Thank you. Thank you. Thank you. Saxophonia. Introduktion und Passacaglia für Saxophonorchester und Schlagzeug. Komponiert und dirigiert von Hans Stadelmeier, gespielt vom Süddeutschen Saxophon-Kammerorchester.